Zwei Begriffe von geschichtlicher Prägung. Und das Jungvolk, die in der Jugend, Deutschlands Jugend, begrüßen, suchen. Und ja hier an uns vorbei. Wir haben Gelegenheit, diesen Mann nahezusehen. Das kantige Profil, das kämpferische an ihm, dieses Willensgesicht mit dem entschlossenen Kinn, die energische Gestalt mit den schnellen Bewegungen, der impulsiven Art mit dem südländischen Temperament. Nichts an diesem Mann, der heute 54 Jahre alt und von einer unverwüstlichen Gesundheit ist, erinnert an die 42 Wunden, die er im Weltkrieg davongetragen hat. Benito Mussolini hat zu uns heraufgelacht. Ja, das ist der Mussolini, den wir aus den Bildern der Wochenschauen erkennen. Und nun begibt sich der Führer mit seinem Gast und dem Gefolge durch die Mittelhalle auf den Bahnhofsplatz. Eine Symphonie von Rot und Gold wölbt sich zu unserem Häuschen empor. Und durch das hohe Dach fällt das Licht der Sonne herein und vermählt sich mit dem feierlichen Rot. Und von der Stirnwand grüßen die Zeichen des faschistischen Italiens und die Farben Italiens den Schöpfer des römischen Imperiums. Der Führer mit seinem Gast die Mittelhalle betreten. Ziemlich lebhaften Schrittes ziehen sie hier an dem BDM des Traditionsgaues München-Oberbayern vorüber. Der Führer, er blickt stolz auf seine Jugend, die hier den hohen italienischen Gast begrüßen kann. Nach links und rechts grüßt der Dusche, er lächelt hier. Lebhaften Schrittes nähern sich die beiden Führer dem Ausgange und haben die Schalterhalle durchschritten. Das deutsche Volk grüßt den Führer des italienischen Faschismus. Das künden die Fanfaren, das kündet das Dröhnen der Böllerschüsse, das kündet der Jubel, das kündet das einzigartige Festkleid, das die Hauptstadt der Bewegung angelegt hat, zu Ehren des Gastes des Führers, zu Ehren dessen, der heute Gast des ganzen deutschen Volkes ist. Der Führer und Mussolini schreiten hier über diesen Platz, wunderbar geschlossen. Herrlich hier, die Freiheit der Wehrmacht, die Ehrenkompanie des Heeres, die Führer und der Duce schreiten weiter rüber über diesen Platz vor dem Bahnhof, an den äußersten rechten Flügel, wo jetzt Generalleutnant von Döller die Meldung erstattet. Heer, Marine und Luftwaffe am rechten Flügel dieses Platzes, der heute ein einzigartiges Abbild ist dessen, was München in diesen Tagen geschaffen hat, um hier den Duce würdig zu empfangen. Den Mann, den Schöpfer des italienischen Faschismus, der heute trifft hier auf den Führer der nationalsozialistischen Bewegung in der Stadt, die für uns die reichste der Geschichte der Bewegung ist. Die Hymne Italiens klingt auf, groß und leuchtend das Auge Mussolinis auf der deutschen Wehrmacht, er grüßt die Fahnen, liegt jedem einmal ins Auge und neben ihm der Führer. Und da heben sich die tausende Hände hier um diesen Platz. Und unser Blick liegt auf diesen beiden gigantischen, großen, faschistischen roten Bündeln. Mit dem Pfeil 20 Meter hoch voll recken sie sich in die Luft. Sie tragen zwei gewaltige goldene Adler, in denen sich jetzt das Licht der Sonne spiegelt. Sie scheinen entgegenzufliegen dort drüben, dem großen Hoheitszeichen der nationalsozialistischen deutschen Arbeiterpartei, das dort golden weit seine Schwingen reckt. Meldung für die Formationen der Partei hat jetzt der SS-Obergruppenführer von Oberstein erstattet. Jetzt Mussolini oder SS-Führer Mussolini grüßen dort Formationen der Bewegung. Hymnen Deutschland, Italien wechseln, als Zeichen der Einheitlichkeit der brüderlichen Freundschaft. Die Freundschaft zweier Männer, die eine Idee in einzigartiger Weise verwirklicht haben. Eine Idee, die hier wie drüben einen kraftvollen männlichen soldatischen Ausdruck gefunden hat.